Herzlichen Dank nochmal für diese zweite Runde und damit ist die Diskussion freigegeben. Uiuiui. Ja, dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt die, die sich jetzt gemeldet haben, witzigerweise melden sich nur auf der linken Seite, ist da so heiß, oder? Gut. Okay. Dass wir die einfach von vorne nach hinten abarbeiten, das muss es jetzt irgendeinen Modus geben und wir die sammeln. Ist das okay für euch? Weil wir schon etwas in der Zeit fortgeschritten sind. Dann würde Karl anfangen, dann Tillmann und dann würde es sich so weiter nach hinten durchschlängeln. Bis zu Christoph? Ja. Sonst können wir das hier auch umreißen. Der Einzelnen, der Gruppe und ihrer Vertreter im Produktions- Distributions- und Konsumierungsprozess, also mit dem Stichwort der Versorgungsklasse. Und die Frage kommt man mit dem Letzteren weiter? Ich glaube, historischen Wandel gibt es auf beiden Seiten, ziemlich radikal und auch im idealen Durchschnitt. Aber die Frage ist eben, ist das Letztere eine sinnvolle Ergänzung? Weil man dann unter anderem die staatlich organisierten Klassen beeinflusst? Oder weicht das Letztere eigentlich diesen harten, zügigen, marxistischen Zugriff auf? Ich habe jetzt hier vorne, dass man so viel, ich habe leider den Überblick verloren, ich rufe eher, habt ihr euch gerade gemeldet. Sie auch. Sie hat sich auch gemeldet, ja. Ja, können Sie auch so machen, dann mal bitte. Ich würde allerdings gerne auf diesen Aspekt für den Mittelklassen, ich weiß nicht, wenn das jetzt noch für den Allgemeinen ist. Also ich habe einerseits würde ich dem völlig zustimmen, was der Herr Lessing gesagt hat, dass natürlich die Unterklassen von den Veränderungen die Klassen mit den Klassen relativ privilegiert und privilegiert sind, also immer noch ist das Arbeitslosigkeit. Frage ist aber, ob es nicht doch gewisse Veränderungen in der sozialen Situation der Mittelklassen, wobei da finde ich, müsste man auch mal differenzieren. Also vielleicht sollte man mindestens mal die Differenzierung, die so wie vor uns da hat, in die alte Mittelklassen, also da eine selbstständige aufsichtsorientierte Mittelklassen, was über das, wovon der Landesmittel hauptsächlich gesprochen hat, und neue Mittelklassen, also alles, was mit neuen Berufen, sozialen, etc. zu tun hat, vielleicht differenzieren. Ich würde aber schon sagen, dass bei diesen beiden Letzteren ist mit dem Abschmelzen, wenn man so will, des Sozialstaats und den objektiv sinkenden Realisationschancen für Aufstieg, für dieses Generalmuster der Selbstdefinition, doch zu nicht nur subjektiven Vorstellungen. Also, ich finde, dass auch Hartz IV da eine interessante Stelle hat. Weil es ist tatsächlich erstmal so, dass jeder das alles klassen, jeder, der arbeitslos wird, nach einem Jahr in die gleiche, mit nur noch Einkommen angeht. Das ist natürlich nicht das ausreichende Kriterium für die Funktion oder Klassenbewusstsein. Aber immerhin, nach einem Jahr werden alle, egal ob sie vorher eben Superkinder waren oder Negativkinder, auf das gleiche Niveau. Und das ist eine große Angst, die in den Klassen dieses Muster des Wohlstandsschubes, also der Abgrenzung nach unten aufgrund von Angst. Ja. Das ist ja im Grunde auch immer ein bisschen dahin. Dann werden wir darauf und dann wird es auch gesagt, wieder an einem ähnlichen schon mal. Okay, dann jetzt hier in der von mir aus gesehen. Ich fasse mich ein bisschen kürzer, weil vieles ging jetzt auch schon in die ähnliche Richtung. Also mir fehlt auch so eine Definition, wer ist denn jetzt eigentlich die Mittelklasse oder mit der Schicht, das gehen wir mal hin und her, Unterklasse, Unterschicht. Und also terminologisch wäre schon die Frage, sagt man, es gibt halt drei Schichtmodelle, Unterschicht und Schicht, Oberschicht, oder sagt man, irgendwie sind Klassen und dann ist das ein bisschen anders. Und dann muss man sich schon entscheiden, und, ob es nicht eigentlich dann so ein Schichtmodell ist, wenn man aber sagt, Unterschied von Arbeit, das gibt es ja nicht in dem Modell, wenn es Unterschied gibt. Also, und das hängt aber vielleicht auch mit so ein paar von diesen Missverständnissen zusammen. Also man muss sagen, wer ist die Unterschied, was versteht man darunter? Es gibt ja nicht eine Definition. Also in Deutschland denken ja 50% der Bevölkerung, die gehört zur Mittelschicht. Ich habe jetzt letztens auch eine Umfrage gegeben, dass sogar die Mehrheit der Hartz-IV-Empfänger denkt, sie gehören zur Mittelklasse oder Mittelschicht. Also da müsste man nochmal sagen, wer das ist. Vielleicht hat es dann auch was mit diesen subjektiven Bedarfsformen zu tun. Aber auch jetzt in dem, wie das dargestellt wurde, zum Beispiel Kurzarbeit wäre ja was, irgendwie was die Mittelschicht oder Mittelklasse den Status mitgehalten hat, und dabei ist das vor allem in der Industriearbeit relevant. Da würde dann voll die Facharbeiter jetzt einfach beim Existenz würden auch dazu gehören. Also ist die Frage, gehören die jetzt dazu, gehören die nicht dazu? Und wenn das so wäre, dass sie dazu gehört, dann finde ich aber, dann hat schon eine Statusveränderung gegeben, weil die früher zum ganz, ganz großen Teil jetzt in Tarif mit drin waren und jetzt über Schullieferanten und Leiharbeiter viel, viel weniger in diesem Tarif mit drin sind. Also ja, das ist ja dieselbe Gruppe. Ja. Das sind ja jetzt nicht 100.000 Mitarbeiter von irgendwo importiert worden, die da jetzt arbeiten. So. Wenn die dazu gehören, finde ich, hat sich schon was verändert. Wenn aber jetzt zum Beispiel, sage ich jetzt mal, deine Valenzarbeiter nicht dazu gehören, ist ja was anderes. Aber und ich glaube, wenn diese ganze, was Kommunikationsprozess genannt wurde, absteigende Mittel, die meinen ja sowas wie Facharbeiter, die jetzt nicht mehr so gesichert sind, weil sie vielleicht zu Leiharbeitern werden können, dann gründen sie das in den Mainstream-Medien. Wenn darüber das besprochen wurde, und ich hatte für die gerade ja deine Valenzarbeiter mit dazu. Und auch meine Valenzarbeiter, die kennen, die sagen auch, der Bewegung auf die Klasse. Also, ja, das finde ich, liegt alles total unklar. Deswegen kann ich da einfach auch nicht sehen. Die Diagnosen zustimmen oder nicht. Also ich hatte bei den meisten sozusagen praktischen Diagnosen dann hat es einen Widerspruch, aber war es halt unklar, was man meint. Ich habe nochmal einen Kommentar zu. Eigentlich ja. Sorry. Ist es eigentlich verstehen, dass hier vorne gesprochen wird? Ja, ich kann nicht. Nee, jetzt ist mal gut. Aber dann geht es sprechen, klar. Okay, also dann ich wiederhole nochmal meine Bitte. Wir haben schon auf Hilfe gesetzt und bitte fasst euch. Also es sind ganz viele, die hier was sagen wollen. Stefan ist nicht um 6 weg. Müssen wir gleich auch nochmal unterbrechen, damit er Gelegenheit hat zu antworten. Aber wir haben die Zeit nicht mehr, jetzt ausführlich zu kommentieren. Das ist leider so. Gut, also versuche ich es sehr kurz. Mir brennt das Thema Invarianz und Varianz im Kapitalismus nach Marx auch auf den Nägeln und die Frage der Klassen. Das schließt auch an diesen Kommentar etwas an. Meine Frage wäre, mein Lieblingskapitel im Kapital ist das Kapitel über den Arbeitstag. Und meines Erachtens, was der Marx da macht, ist, dass die Formanalyse aufhört. Und er sagt, bei gleichen Rechten entscheidet die Gewalt. Also irgendwie geht es da mit der Formanalyse nicht weiter und irgendwie ist dieser Gesamtzusammenhang, der sich automatisch reproduziert, vielleicht gar nicht mehr so automatisch und auch nicht mehr unbedingt ein Gesamtzusammenhang. Und dann tauchen auf einmal die Klassen auf und die kämpfen. Und da wäre dann meine Frage, ist nicht das Bild, dass der Kapitalismus sozusagen ein, dass die kapitalistische Produktion sozusagen eine invariante Grundstruktur ist, innerhalb derer dann sozusagen immer kleine Varianzen eingebaut werden, ein problematisches, und ist nicht immer der Klassenkampf konstitutiv präsent? Also meine Frage knüpft jetzt nochmal an diesen Klassenbegriff an. Und zwar habe ich da eine Kontroverse gesehen zwischen Sabine und Stefan. Gerade wenn man sich diesen doppelt freien Softwareentwickler anguckt, die Softwareentwickler, die ich kenne aus meinem Freundes- und Politkreis, verdienen allesamt 3.500 brutto, ja, und also aufwärts. Und wenn man sich dann anguckt, sozusagen, was die netto verdienen, ist es immer noch genug, aber da wird sehr deutlich, woher diese Einkommensübertragungen sozusagen herkommen. Und nach Sabines Definition wären eben Klassen, oder würde die Klasse das beschreiben, also die Stellung im Produktionsprozess, es wären dann doppelt freie Lohnarbeiter, Arbeiterklasse, Ausgebeutete. Und nach der Definition von Stefan wären es eben Einkommensbeziehende, die in dem Fall sozusagen über, also zur herrschenden Klasse gehören, nämlich zu denen der privilegierten Minderheit, die nicht in irgendeiner Form von Einkommensübertragungen abhängt oder abhängig ist. Und da sehe ich irgendwie so ein, also da würde mich schon nochmal interessieren, wo sind denn jetzt nun, wo, also wie definieren wir diesen Klassenbegriff jetzt weiter? Ja, ich habe drei kurze Punkte. Einmal nochmal der Klassenbegriff, Bestimmung der Klassen im Produktionsprozess oder ja, nach der Stellung im Produktionsprozess, nach Eigentum an Produktionsmitteln, Art und Weise der Produktion wurde hier genannt. ist zwar nicht falsch, aber ist meiner Meinung nach nur sozusagen die halbe Wahrheit, weil die Klasse ist auch eine kämpfende Klasse, die Geschichte ist die Geschichte von Klassenkämpfen und ich finde, dass dieser Aspekt auch hier gefehlt hat. Wenn wir uns mal die Entwicklung der Klassen anschauen oder überhaupt wie Klassen wahrgenommen werden, dann, naja, in den 70ern oder auch zu Marx-Zeiten gab es eben zumindest stärkere Klassenkämpfe als zur Zeit oder in den letzten Jahren gab es vielleicht auch wieder mehr, müsste man jetzt im Detail gucken, aber auf jeden Fall hat Marx ja, wenn man sich jetzt auf Marx bezieht, hat ja eben auch sich die Realität sozusagen angeguckt und sich eben auch auf Klassenkämpfe bezogen. Der zweite Punkt ist, ja, mit den Softwareentwicklern, das finde ich auch ein schwieriges Beispiel, Stichwort digitale Boheme oder freie Software ist auch nochmal ein Thema für sich mit irgendwie Softwarekonzernen, die da ja auch drin hängen, also so frei ist es auch nicht unbedingt. Und der dritte Punkt ist mit den Mittelklassen. Der Stefan hat ja die These gebracht, so ganz verkürzt, weil der Staat Mittelklassen fördern würde, wären Mittelklassen nicht vom Abstieg bedroht. Das finde ich nicht schlüssig. Ich kenne sehr wohl genügend Beispiele, sowohl aus dem Freundeskreis als auch ganz allgemein in Statistiken oder Diskussionen, wo man eben schon sieht, dass die Mittelklasse zumindest ja bedroht ist. Wenn man sich den klassischen IG Metallarbeiter mit 35-Stunden-Woche, 50 Jahre, ja, was weiß ich, beschäftigt bei irgendeinem Automobilzulieferer anschaut, wenn man sich das Akademiker-Prekariat anschaut, Politologinnen oder auch andere Zweige, wo es eben früher noch völlig klar war, wer bestimmte Sachen studiert hat, kriegt sofort einen Job, ja, wie auch immer. Also ich finde, dass sich da sehr wohl real was geändert hat und ja, das war es auch schon. Also ich will mal hier die böse Rolle des Ökonomisten übernehmen und die Brisanz von Lessenichs Beitrag nochmal klar machen. Lessenich war der Einzige, der mit dem Begriff der Versorgungsklassen darauf hingewiesen hat, dass natürlich zu einer vernünftigen Klassenanalyse die Frage der Transfereinkommen zählt. Und das heißt, das, was in dem Papier hier nur ganz abstrakt mit Rückbezug auf Wertschöpfung formuliert wird, das muss natürlich in der Analyse ausgearbeitet werden. Das heißt, wir haben, wenn wir sozusagen uns das Jahresprodukt ankoppeln von ungefähr 2 Billionen, was sozusagen die Bundesrepublik jährlich produziert, das heißt 2 Billionen von V- und M-Marxistisch gesprochen grob, teilt sich auf ungefähr halbe halbe. Das heißt, wir haben 1 Million variables Kapital und wir haben 1 Million Mehrwert, ungefähr auch eine Mehrwertrate von 50%. Und wir müssen uns klar machen, dass wir heute bei der Wahlbevölkerung im Grunde die Wahlbevölkerung grob dreiteilen können. 2 Drittel sind nicht mehr mit der Wertschöpfung verkoppelt. Das sind die Rentner, grob 10 Millionen, wir haben 20 Millionen, wir haben dann dieses gesamtes Prekariat von 10 Millionen und wir haben praktisch, weiß ich, 20 Millionen, 13, 17 Millionen produktive Arbeiter, die sozusagen den gesamten Wert produzieren, aus dem jetzt diese Klassenstruktur finanziert werden muss. Und insofern ist das Grundproblem von Klassenanalyse das Teilungsverhältnis von V und M. Es ist nicht unbedingt das Problem der Ausbeutung, sondern wir könnten im Grunde, das wäre auch für die Verknüpfung politisch wichtig, ob wir, ich erinnere an den Buchtitel, erinnere ich mich aus den 80er Jahren, Kampf ums Mehrprodukt. Das heißt, es ist nicht unbedingt das Problem, die Ausbeutung direkt zu attackieren. Zunächst mal müssen wir das Teilungsverhältnis von V und M verändern und wir müssen sozusagen in einem Bündnis mit Abgeleiteten und die Mittelklassen lassen sich klar definieren. Natürlich sind Mittelklassen alle die, die aus Transfer bezahlt werden. Transfer wird aus V bezahlt. Sozusagen die Lohnabhängigen produzieren sowohl ihren eigenen Reproduktionsfonds wie den Fonds über Steuern, wo die gesamte sonstige Bevölkerung ernährt wird. Und insofern muss sozusagen, ist die Brisanz der Klassenanalyse politisch darin, dass wir sozusagen das Teilungsverhältnis von V und M ändern. Es muss, der Surplus muss thematisiert werden als Quelle für Lebensverhältnisse und damit natürlich auch von Zeit. Es ist neben sozusagen V und M ist auch die Frage von notwendiger und freier Zeit hängt damit unbedingt zusammen. Und Zeit und Geld sind die Ressourcen dann für Lebensstile. Insofern lässt sich natürlich von Marx ja sehr wohl eine ganz die luzide Systematik entwickeln von Wertstrukturen bis hin zu Habitusformen. Letzter Punkt noch, dazu kommt noch, nur noch ganz wichtig, das muss gesagt werden, dazu kommt natürlich die Frage des Vermögens. Wir konnten gerade lesen, 4 Billionen Vermögen natürlich nur oben, die aber immer wieder jährlich auf die Wertschöpfung zugreifen. sozusagen, weil sie ihre 4 Billionen Vermögen verwertet werden, sollen die sozusagen von 20% produktiver Arbeit produziert werden müssen. Engagierten Diskussionsbeiträge. Ich würde zum Verfahren jetzt vorschlagen, dass die Referenten Gelegenheit haben, möglichst auch kurz zu antworten auf die Aspekte, auf die sie antworten wollen. Es ist unmöglich, jetzt auf all das einzugehen. Und dass wir dann nach der Runde vom Aggregatzustand der hier Anwesenden abhängig machen, ob wir hier weiter diskutieren oder in der Kneipe oder einfach gar nicht mehr. Und würde Stefan Essen nicht, weil der früher weg muss, als Ersten das Wort geben. Ja, es tut mir leid, ich ging tatsächlich von irgendwie 17.30 Uhr als etwaiges Ende der Diskussion aus. Ich möchte, was kann ich denn jetzt sagen? Zwei Dinge. Also, ich gebe ja zu, dass ich den Mittelklasse-Begriff nicht eindeutig definiert habe und dass ich häufig auch Mittelschicht gesagt habe. Andererseits, aber ich setze das jetzt gleich fort, andererseits habe ich 15 Minuten, da mache ich keine Sozialstrukturanalyse der Bundesrepublik Deutschland, wenn ich noch eine scharfe These formulieren möchte. Aber in der Tat würde ich sagen, man müsste sich genau anschauen, also zur Bestimmung dieser Klassenlage würde dazu gehören, also die Vermögenslage, ja, die Besitzlage, die Erwerbslage, und das hat Tillmann Reitz ja auch nochmal angesprochen, die Versorgungslage, also sozusagen die Transferlage und die Konsumlage. Und ich würde sagen, das müsste man alles sich genauer anschauen. Und auch bei der Erwerbslage geht es dann nicht nur um das Einkommen, ja, sondern es geht um die Frage, welche Qualifikationen, also im Sinne auch von der Weberschen Bestimmung, ja, Verfügbarkeit über Ressourcen, Verwertbarkeit, über welche Ressourcen verfüge ich und kann ich sie verwerten, in dem Sinne, dass ich ein Einkommen dafür erzielen kann, auf Märkten. Dann wäre Einkommenslage eben auch nur ein Bestimmungsmoment einer Mittelschichtslage oder einer. Und deshalb würde ich Mittelschicht sagen, wenn wir den Grabka-Frick nehmen, also DIW, dann sagen die halt 70-150% ja, des Nettoäquivalenzeinkommens oder des Medians, ja, dann haben wir eben dann eine bestimmte Einkommensspanne. Ja, aber die würde ich nicht sagen, das ist die Mittelklasse, sondern ich würde tatsächlich sagen, also das ist die Kombination dieser unterschiedlichen Lagen und Chancen, also auch der Vermögenschancen, der Vermögensverwertungschancen, der Erwerbschancen und Qualifikationsverwertungschancen, der Transfereinkommenschancen und eben der Konsumchancen. Und da würde ich dann tatsächlich sagen, das ist ein breiter Begriff. Und in allen vier Belangen spielt der Wohlfahrtsstaat eine zentrale Rolle, meines Erachtens. Ich sage nicht, das kam ja bei Christoph Henning nochmal irgendwie mit ins Spiel, nicht, dass das sozusagen der einzige Bestimmungsfaktor wäre, Gott weiß, aber das ist selbstverständlich nicht. Ja. Ich hatte heute aber einen weiten imperialen Begriff von Wohlfahrtsstaat, ja, also jetzt nicht nur die sozialen Sicherungssysteme, schon deswegen, weil ich mich damit beschäftige und weil ich mich gerne mit allem beschäftigen möchte, würde ich sagen, der Wohlfahrtsstaat ist der Interventionsstaat in der Breite, der auf alle diese vier Lagen, ja, die dann die Klassenlagenkonstellation ausmachen, maßgeblich Einfluss nimmt in entwickelten kapitalistischen Gesellschaften. Also so viel. Der zweite Punkt ist, das müsste man auch genauer jetzt nochmal sich anschauen, aber impulsiv würde ich immer sagen, Obacht mit so einer allgemeinen Prekarisierungsthese. Ja, ich halte die nicht für zielführend. Ja, ich halte nicht für zielführend zu sagen, hey, wir haben das Akademikerprekariat und wir haben das Leiharbeiterprekariat bei Mercedes und wir haben noch andere Prekäre. Ja, und so dann zu tun, dass wir eine Verunsicherung quer durch alle Schichten haben, ja, oder ja, quer durch alle sozialen Lagen. Ich finde, man muss das sich genau angucken und sagen, die subjektiven Bedrohungsgefühle des Akademikerprekariats sind völlig andere, behaupte ich, als die subjektiven Bedrohungsgefühle ja, des Industriearbeiterprekariats oder des Dienstleistungsprekariats oder ähnliches. Ich glaube, es hilft nicht, da irgendwie zu einer begrifflichen Vereinheitlichung zu kommen, der keine soziale Vereinheitlichung zugrunde liegt. Wäre mir sehr, sehr wichtig, weil man dann, glaube ich, weiter diskutieren muss, welche vereinheitlichen Momente es eigentlich geben kann. Und der dritte Punkt ist, dass ich mich über die letzte Anmerkung von Christoph Lieber total gefreut habe und ich glaube, irgendwann, wie vermittelt auch immer, kommen wir da doch noch auf einen ähnlichen Nenner. Ja, also mir geht es auch hier wieder ganz ähnlich wie Stefan. Also man kann das Kapital natürlich nicht alle drei Bände in 15 Minuten machen, insofern klar. Okay. Ich würde vorschlagen, da ich eben schon das Kneipengespräch etwas vorher eigentlich angekündigt habe, Stefanie, du kannst gleich noch ganz kurz deine Frage stellen. Ja. Aber wir natürlich vorher den spannenden Vortrag von Ursula Jus hören und danach in der Kneipe diskutieren können. Und es jetzt 6 Uhr ist, dass jetzt Stefanie, weil sie so ausdrücklich darum gebeten hat, noch ganz kurz ihre Frage stellen kann und wir dann das Panel beschließen. Und Prekariat oder Prekariat im akademischen Bereich ganz unterschiedliche Ängste und Unsicherheiten hätten. Die ganz ernst gemeinte Rückfrage, welche Unterschiede siehst du denn? Weil ich kann mir selber welche vorstellen, aber ich weiß nicht, was sich hinter dieser Formulierung verbirgt hat, verborgen hat, auf deiner Seite. Das kann ich jetzt auch nicht einfach beantworten, aber das sind natürlich ganz andere Qualifikationen und ganz andere Verwertungschancen auch von Qualifikationen von spezifischen oder unspezifischen auf Arbeitsmärkten. Und dessen sind sich die meisten Akademikerinnen, Absolventinnen von Universitätsstudien auch erstens nicht nur bewusst, sondern zweitens, sie werden es auch spüren, nach längstens einem Jahr, dass sie dann eben auch einbinden in den Arbeitsmarkt. Also alles, was wir wissen über die Erwerbschancen von Akademikerinnen, ist, dass sie nach wie vor massiv günstiger, besser sind in der kurzen, mittleren und längeren Frist als von anderen, weniger Qualifizierten. Also das ist, glaube ich, relativ... Bitte? Meinetwegen, ja. Ich glaube, wir sehen, wir haben genug geschlossene Diskussionen für heute noch und auch für morgen. Einige der Diskutanten sind ja auch selbst als Referenten morgen in den Panels vertreten. Also von daher würde ich jetzt gerne schließen mit der Vorfreude auf die weiteren Diskussionen und mich nochmal für eure Beiträge bedanken, ganz besonders aber natürlich bei den Referenten hier auf dem Panel. Und jetzt haben wir eine halbe Stunde Pause. Und